Erst nachdem David seine Worte an Saul beendet hatte, schloss Jonathan ihn tief in sein Herz und liebte ihn wie sich selbst. Rasse 2. An diesem Tag nahm Saul David zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seinem Elternhaus zurückkehren. 3. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn so liebte wie sich selbst. 4. Jonathan zog seinen Mantel aus und gab ihm David, zusammen mit seinem Waffenrock, seinem Schwert, seinem Bogen und seinem Gürtel. 5. David war bei allen Unternehmungen erfolgreich, wohin Saul ihn auch sandte, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Deshalb war er beim ganzen Volk und sogar bei Sauls Dienern beliebt. 6. Als sie nach Hause kamen, nachdem David den Philister getötet hatte, kamen Frauen aus allen Städten Israels David tanzend entgegen, mit Pauken, Jubel und Zimbeln. 7. Die Frauen sangen und riefen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. 8. Saul wurde sehr zornig, weil ihm dieses Lied nicht gefiel. Er sagte, sie haben David Zehntausende zugeschrieben und mir nur Tausende. Jetzt fehlt ihm nur noch die Krone. 9. Von diesem Tag an sah Saul David mit Misstrauen an. 10. Am nächsten Tag kam ein böser Geist von Gott über Saul, so dass er im Palast wütete. David spielte wie jeden Tag die Zither, während Saul einen Speer in der Hand hielt. 11. Saul schleuderte den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. 12. Saul fürchtete sich sehr vor David, denn der Herr war mit David, aber er hatte sich von Saul zurückgezogen. 13. Deshalb entfernte Saul David von sich und machte ihn zum Anführer über 1000 Mann. So zog David an der Spitze der Leute aus und ein. 14. David war bei allem, was er tat, erfolgreich, weil der Herr mit ihm war. 15. Als Saul sah, dass David so viel Erfolg hatte, bekam er Angst vor ihm. 16. Ganz Israel und Juda liebten David, weil er an ihrer Spitze in den Kampf zog und zurückkehrte. 17. Saul sagte zu David, hier ist meine älteste Tochter Merab. Ich gebe sie dir zur Frau, aber du musst dich als tapferer Mann erweisen und die Kriege des Herrn führen. Saul dachte nämlich, ich will ihn nicht selbst töten, sondern die Philister sollen es tun. 18. David antwortete Saul, wer bin ich und wer ist meine Familie, die Familie meines Vaters in Israel, dass ich der Schwiegersohn des Königs werden sollte. 19. Als aber die Zeit kam, Merab David zu geben, wurde sie Adriel aus Mehola zur Frau gegeben. 20. Sauls Tochter Michal aber liebte David. Als Saul davon erfuhr, war er damit einverstanden. 21. Saul dachte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm eine Falle wird und die Philister ihn töten. Deshalb sagte Saul zu David, heute kannst du zum zweiten Mal mein Schwiegersohn werden. 22. Saul befahl seinen Dienern, sprecht heimlich mit David und sagt ihm, der König mag dich und alle seine Diener mögen dich auch. Deshalb kannst du jetzt der Schwiegersohn des Königs werden. 23. Sauls Diener sagten David dies. David aber antwortete, haltet ihr es für eine so kleine Sache, der Schwiegersohn des Königs zu werden, obwohl ich nur ein armer und unbedeutender Mann bin? 24. Sauls Diener berichteten ihm dann, was David gesagt hatte. 25. Saul befahl, sprecht so zu David, der König wünscht keine andere Brautgabe als 100 Vorhäute von Philistern, um sich an seinen Feinden zu rächen. Saul hoffte nämlich, dass David durch die Philister getötet würde. 26. Als Sauls Diener David diese Nachricht überbrachten, war David damit einverstanden, der Schwiegersohn des Königs zu werden, obwohl die Zeit dafür noch nicht um war. 27. Deshalb machte sich David mit seinen Männern auf den Weg und tötete 100 Philister. David brachte ihre Vorhäute und legte sie dem König vollständig vor, damit er der Schwiegersohn des Königs werden konnte. Daraufhin gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. 28. Als Saul immer deutlicher erkannte, dass der Herr David beistand und dass ganz Israel ihn liebte, 29. fürchtete er sich noch viel mehr vor David. So wurde Saul Davids Feind für immer. 30. Die Anführer der Philister zogen in den Krieg. Jedes Mal, wenn sie ausrückten, war David erfolgreicher als alle anderen Diener Sauls, so dass sein Name sehr bekannt wurde.